Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 4. Buch Mose, 6. Kapitel, Vers 22 bis 27. Dann sprach der Herr zu Mose: Sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes: Segnet die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Gott segne dieses Wort. Gottes Gnade. In diesem Bibelvers hier aus dem 4. Buch Mose lernen wir sehr viel über den priesterlichen Segen, den Moses in Einigkeit als Vorbedingung im Alten Testament für die Opfergabe dem Priestertum unter Aaron vorweisen lässt. Was sich hier darstellt, ist, dass im Alten Testament der levitische Priest, also die Leviten, ja, gelesen hat und eben auch für die Israeliten dann den priesterlichen Segen gesprochen hat. Was sich im Neuen Testament nun geändert hat, als unser Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, nachdem er seine letzten Worte sprach: Es ist vollbracht. Und dann starb, den Heiligen Geist von sich gab, dass dann die Gardine im Tempel von oben nach unten durchrissen war, auseinandergerissen war. Der Weg wurde frei, der Weg wird frei, in das allerheiligste Heiligtum zu kommen, in dem Priestergelübnis. Das hat sich geändert. Und das hat unser Jesus Christus vollbracht für uns. Und so können wir Gottes Segen erfahren, wenn wir nun direkt zu ihm kommen und brauchen gar keinen anderen Menschen, der für uns diesen priesterlichen Segen ausspricht. Denn wir haben direkt Zugang zum Allerheiligsten und das ist zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist die Bedeutung des zerrissenen Vorhangs. Jesus Christus hat den Weg freigemacht für jeden Menschen, der zu ihm kommt, als reuiger Sünder. Und all dieser Segen, all diese Versprechungen hier, Gottes Schutz, Gottes Gnade und vor allem Gottes Frieden sind uns frei zugänglich, wenn wir zu Christus kommen und uns ihm unterordnen und ihn schalten und walten lassen in unseren Herzen. Und das ist unsere Einladung. Und wir danken dir, Jesus Christus, für das, was du für uns getan hast, dass du am Kreuz gestorben bist, für uns und wieder auferstanden bist, durch den Heiligen Geist auferstanden bist, dass wir immer zu dir kommen können, deinen Segen und deine Gnade empfangen können und du den Weg freigemacht hast für jeden Menschen, der zu dir kommt, mit offenem Herzen, in Hingabe und als reuiger Sünder. Und du hast deine Gnade und deine Liebe uns offenbart. Wir danken dir, Jesus, für dieses unsagbare Geschenk. In deinem heiligen Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.